Agonie, Kruzifix, Klavier, Gift für Fantasie. Im Wald aus dimmender Brand, sie sprechen wie die Toten. Apokalypsenarmee marschiert, labyrinthischer Knoten. Traben.